Als Beatrice die Tür des Schuppens öffnete, sah sie zwischen den wirr herumhängenden Fischernetzen sogleich das vom gelben Licht einer Petroleumlampe beleuchtete Gesicht des Briefträgers, der auf einem Schusterschemel hockte. Mario seinerseits erkannte unter dem Schauer eines ihm geläufigen Gefühls sofort den Minirock und die enge Bluse, die Beatrice beim ersten Zusammentreffen am Fußballtisch getragen hatte. In eigenartigem Einklang mit seiner Erinnerung führte Beatrice das zerbrechliche Ei, nachdem sie die Tür mit dem Fuß zugestoßen hatte, an Marios Lippen. Dann nahm sie es an ihre Brüste, folgte mit tanzenden Fingern der pochenden Wölbung, ließ es danach über ihren harten Bauch gleiten, führte es an ihr Geschlecht, verbarg es im Dreieck zwischen ihren Schenkeln, wo es sich sogleich erwärmte, und sah Mario mit erhitztem Blick in die Augen. Dieser machte Anstalten, sich zu erheben, doch sie hielt ihn mit einer Bewegung zurück. Sie strich mit dem Ei über ihre kupferfarbene Stirn, führte es über ihre Nase hinunter an ihre Lippen, nahm es dann in den Mund und hielt es mit ihren Zähnen fest. In diesem Augenblick wurde Mario bewusst, dass seine ihm monatelang treu gebliebene Erektion nur ein kleiner Hügel gewesen war, verglichen mit dem Gebirgsmassiv, das sich jetzt zwischen seinen Schenkeln auftat. Ein Vulkan, dessen gar nicht metaphorische Lava sein Blut entfesselte, seinen Blick trübte und seinen Speichel in eine Art dickflüssigen Samen verwandelte. Beatrice bedeutete ihm, sich niederzuknien. Obwohl der Boden aus ungehobelten Holzbohlen bestand, kam er Mario wie ein fürstlicher Teppich vor, als das Mädchen an seine Seite glitt. Eine Bewegung ihrer Hände zeigte ihm, dass er seine eigenen wie eine Schale formen sollte. War es ihm auch immer unerträglich gewesen, gehorchen zu müssen, so lechzte er jetzt geradezu nach Versklavung. Das Mädchen bog ihren Oberkörper zurück, und das Ei eilte wie ein winziger Seilakrobat über den Stoff ihrer Bluse und ihres Minirocks, um plötzlich in Marios Handmulde zu landen. Er sah Beatrice ins Gesicht. Ihre Zunge lag wie ein loderndes Feuer zwischen ihren Zähnen. Ihre Augen waren von verhangener Entschlossenheit. Und ihre Brauen zogen sich, sein Handeln erwartend, zusammen. Vorsichtig, als könnte ein Küken aus dem Ei schlüpfen, hob Mario das ungeborene Huhn, hielt es vor ihrem Bauch, ließ das runde Ding mit dem Lächeln eines Taschenspielers über ihre Hinterbacken schlittern, führte es langsam an ihrer Po-Spalte entlang und balancierte es auf ihre rechte Hüfte, wobei Beatrice mit leicht geöffnetem Mund jeder seiner Bewegungen folgte. Als das Ei seine Umlaufbahn beendet hatte, hob der Junge es über die Wölbung ihres Bauches, neigte es über den Ansatz ihrer Brüste und ließ es, sich mit ihm in die Höhe streckend, in die Senke ihres Halses rollen. Beatrice klemmte es sanft unter ihr Kinn und lächelte ihn auffordernd an. Da beugte sich Mario über das Ei, nahm es zwischen seine Zähne und entfernte sich von Beatrice in der Erwartung, dass ihre Lippen das Ei aus seinem Mund befreien würden. Als er endlich ihren Mund über der Schale spürte, war ihm, als müsse er vor Wonne überlaufen. Das erste Stückchen ihrer Haut, das er benetzte, das er salbte, war das, was sie ihm in seinen Träumen als letzte Bastion nach langer Belagerung preisgegeben hatte. In Träumen, in denen er jede einzelne ihrer Poren, die zartesten Härchen ihrer Arme, die seidig fallenden Wimpern und die atemberaubende Wölbung ihres Halses geküsst hatte. Die Zeit der Ernte war gekommen. Die Liebe war hart und schwer in seinen Knochen gereift. Die Worte kehrten zu ihren Wurzeln zurück. »Dieser Augenblick«, sagte er sich, »dieser Augenblick, dieser Augenblick, dieser Augenblick, jetzt!« Er schloss die Augen, als sie mit ihrem Mund das Ei an sich nahm. In tiefer Finsternis umfasste er sie von hinten, während in seinem Geist ein Schwarm Fische im Ozean explodierte. Gebadet im unermesslichen Licht des Mondes und mit der Salbe seines Mundes auf ihrem Nacken hatte er plötzlich die unumstößliche Gewissheit, die Unendlichkeit begreifen zu können. Er glitt an die andere Flanke seiner Geliebten und nahm wieder das Ei zwischen seine Zähne. Und jetzt, sie bewegten sich beide zum Rhythmus einer geheimen Musik, weitete sie den Ausschnitt ihrer Bluse und Mario ließ das Ei zwischen ihre Brüste gleiten. Beatrice zog das beengende Kleidungsstück hoch, das Ei zerplatzte am Boden, als sie die Bluse über den Kopf zog und das Licht der Petroleumlampe gleichzeitig ihren nackten Oberkörper zu vergolden begann. Mario zog ihr den hinderlichen Minirock aus, und als die duftende Vegetation ihrer Spalte seine witternde Nase umschmeichelte, konnte er nicht mehr an sich halten und benetzte mit seiner Zungenspitze die zwei ihm bislang unbekannten Lippen der Geliebten. Genau in diesem Moment stieß Beatrice einen von Keuchen, Schluchzen, kehligen Tönen, einen von Musik und Fieber genährten Schrei aus, der sich sekundenlang im Erzittern ihres ganzen Körpers fortsetzte, bis er langsam verging. Sie ließ sich auf den Holzboden gleiten, legte einen Finger auf die Lippen, die sie eben geleckt hatten, führte ihn an den groben Stoff von Marios Hose, betastete die Dicke seines Schwanzes und sagte mit brechender Stimme: »Du hast mich geschafft, du dummer Junge.« Zwei Monate, nachdem, wie der Telegraphist sich ausdrückte, das erste Tor gefallen war, fand die Hochzeit statt. Dem mütterlichen Scharfblick der Witwe Rosa Gonzales war nicht verborgen geblieben, dass die Kämpfe nach der fröhlichen Eröffnung der Meisterschaften in regelmäßigen morgendlichen, mittäglichen und nächtlichen Begegnungen ausgetragen worden waren. Der Briefträger wurde dabei immer blasser, was nicht an seinem chronischen Schnupfen lag, von dem er auf offenbar wundersame Weise genesen war. Beatrice Gonzales hingegen, den Eintragungen des Briefträgers in sein Heft und zufälligen Augenzeugenberichten zu entnehmen, blühte auf, erstrahlte, leuchtete, erglänzte, schimmerte in goldenem Licht und schwebte über der Erde. Eines Samstagabends, als Mario die Strandbar betrat, um endlich um die Hand des Mädchens anzuhalten, zutiefst davon überzeugt, die Witwe werde sein Liebesidyll mit der Ladung einer Schrotflinte in Stücke fetzen und ihm seine blühende Zunge wie auch die Einzelteile seines Hirns wegblasen, öffnete die in praktischer Lebensphilosophie geschulte Witwe Rosa Gonzales eine Flasche Champagner, Valdivieso Demisec, schenkte drei schaumüberlaufende Gläser voll und entsprach dem Antrag des Briefträgers, ohne eine Miene zu verziehen. Statt der gefürchteten Schrotladung schoss sie nur die Worte ab: »Passiert ist passiert. Geschehenes kann nun mal nicht rückgängig gemacht werden.« Diese Weisheit fand ihren endgültigen Ausdruck in der Kirche, wo das nicht mehr rückgängig zu machende Geschehen abgesegnet werden sollte, als der auf Taktlosigkeit spezialisierte Telegraphist auf Nerudas blauen Anzug aus englischem Garn starrend herausplatzte: »Sie sind heute aber elegant, Herr Dichter.« Neruda rückte sich den Knoten seiner italienischen Seidenkrawatte zurecht und sagte betont nachlässig: »Das hier ist meine Generalprobe. Allende hat mich gerade zum Botschafter in Paris ernannt.« Die Witwe Gonzales überflog Nerudas Geografie von der Kahlheit seines Kopfes bis zum festlichen Glanz seiner Schuhe und sagte: »Ist der Vogel satt, fliegt er auf und davon.« Als die feierliche Gesellschaft durch den Mittelgang auf den Altar zuschritt, hatte Neruda eine Eingebung, die er Mario anvertraute. »Ich fürchte stark, mein Junge, die Witwe Gonzales will den Krieg der Metaphern mit einer Kanonade von Redensarten bekämpfen.« Das Hochzeitsfest war aus zwei Gründen nur sehr kurz. Auf den erlauchten Trauzeugen wartete ein Taxi vor der Tür, das ihn zum Flughafen bringen sollte, und die jungen Brautleute hatten ziemliche Eile, nach Monaten der Heimlichkeit nun legal zu debütieren. Marios Vater schaffte es jedoch noch, den Walzer für Jasmin von Tito Fernandes, dem Temucaner, auf dem Plattenteller zu buxieren und drückte sich eine einzige große, harte Träne aus dem Auge. Er dachte an seine verstorbene Frau, die vom Himmel herab auf diesen glücklichen Tag von Marito blickt, und zog dann Doña Rosa auf die Tanzfläche, die sich für die Zeit jeder geschichtsträchtigen Bemerkung enthielt, solange sie sich in den Armen dieses armen, aber ehrenhaften Mannes drehte. Die Bemühungen des Briefträgers, die darauf ausgerichtet waren, Neruda noch einmal »Wait a minute, Mr. Postman« von den Beatles tanzen zu lassen, scheiterten. Der Dichter sah sich bereits in offizieller Mission und gestattete sich keine Ausrutscher mehr, durch die die oppositionelle Presse hätte auf den Plan gerufen werden können, die nach 3 Monaten der Regierung Allende schon von einem erdrutschartigen Scheitern sprach. Der Telegrafist gab Mario nicht nur die nächste Woche als Sonderurlaub, sondern befreite ihn auch von der Teilnahme an den politischen Versammlungen, auf denen die Basisinitiativen der Volksregierung organisiert wurden. »Man kann nicht gleichzeitig den Vogel im Käfig und den Kopf im Vaterland haben«, proklamierte er mit ungewöhnlichem Metaphernreichtum. Die Szenen, die sich in den folgenden Monaten in Beatrices Bett abspielten, gab Mario das Gefühl, alles bisher im Leben Genossene sei nur ein fades Vorspiel vor dem Film gewesen, den er jetzt auf offizieller Leinwand in Cinemascope und Technicolor sah. Die Haut des Mädchens erschöpfte sich nie, und jedes Fleckchen, jede Pore, jedes Fältchen, jedes Härchen, ja jede Locke ihres Venushügels offenbarten immer wieder einen neuen Geschmack. Nach dem 4. Monat dieser Wonneübungen platzte eines Morgens die Witwe Gonzales, nachdem sie diskret den letzten Jubeltriller ihrer Tochter abgewartet hatte, in das eheliche Schlafzimmer und ließ mit einem kräftigen Ruck am Bettlaken die erotisch aufgeladenen Leiber der beiden zu Boden purzeln. Sie sprach nur einen Satz, den Mario, mit den Händen bedeckend, was ihm zwischen den Beinen hing, mit Schrecken vernahm. »Als ich der Heirat mit meiner Tochter zustimmte, nahm ich an, ein Schwiegersohn käme in die Familie und nicht ein Zuhälter.« Der junge Jimenez sah die Witwe Gonzales mit einem denkwürdigen Türenknallen aus dem Zimmer rauschen. Als er mit etwas gekränktem Gesicht den solidarischen Blick von Beatrice suchte, fand er nicht die erhoffte Antwort, sondern einen ernsten Ausdruck in ihrem Gesicht. »Ja, Mama hat recht«, sagte sie in einem Ton, der den Jungen zum ersten Mal spüren ließ, dass in ihren Adern das Blut der Witwe floss. »Ja, was soll ich denn tun?« schrie er so laut, dass man ihn in der ganzen Bucht hören konnte. »Wenn der Dichter in Paris ist, gibt's doch für keinen Arsch mehr Briefe auszutragen.« »Dann such dir eine Arbeit«, bellte ihn seine zarte Frau an. »Ich habe nicht geheiratet, damit man mir dieselbe Scheiße erzählt, die mir mein Vater schon erzählt hat.« Zum zweiten Mal wurde die Tür von einem Schlag heimgesucht, der die Plattenhülle der Beatles, die der Dichter ihm geschenkt hatte, vor der Wand fallen ließ. Außer sich holte Mario sein Fahrrad und radelte nach San Antonio, wo er im Kino eine Komödie mit Rock Hudson und Doris Day verschlang und die nächsten Stunden an der Erfrischungsbude auf der Plaza verbummelte und dabei Bier trank. Er suchte den verständnisvollen Rat des Telegraphisten, aber der lag seinen Bediensteten gerade mit einer kleinen Ansprache in den Ohren, in der es darum ging, wie die Produktionsschlacht zu gewinnen sei. Nach zweimaligem Gähnen machte Mario kehrt und fuhr zur Bucht zurück. Aber anstatt zur Bar am Strand ging er zum Haus seines Vaters. Don José stellte eine Flasche Wein auf den Tisch und sagte, »Erzähl.« Die beiden Männer schütteten ihre Gläser hinunter, und schon war der Vater mit seiner Diagnose zur Hand. »Du wirst dir eine Arbeit suchen müssen, mein Junge.« Obwohl Marios Wille vor einer so heldenhaften Unternehmung auch kapitulieren wollte, der Berg kam zu Mohammed. Die Regierung der Unidad Popular machte sich in der kleinen Bucht dadurch bemerkbar, dass das Ministerium für Fremdenverkehr einen Urlaubsplan für die Arbeiter einer Textilfabrik in Santiago ausgearbeitet hatte. Und eines Tages kam ein gewisser Genosse Rodriguez, Geologe und Geograf, ein Mann mit glühenden Augen und glühender Zunge, in die Strandbar und machte der Witwe González einen Vorschlag. Wolle sie nicht auf der Höhe der Zeit bleiben, sprach er, und ihre Bar zu einem Restaurant erweitern, das für 20 Familien, die den Sommer in einem Zeltlager am Strand verbringen würden, Frühstück und Abendessen zubereiten könne? Die Witwe blieb nur 5 Minuten lang unzugänglich. Als der Genosse Rodriguez ihr die Gewinnspannen in Aussicht stellte, die das neue Geschäft mit sich bringen würde, sah sie ihren Schwiegersohn entwaffnet an und sagte, »Würdest du dich dann um die Küche kümmern, Marito?« Mario Jiménez hatte in diesem Moment das Gefühl, um 10 Jahre zu altern. Seine kleine Beatrice stand ihm gegenüber und ermutigte ihn mit einem beglückten Lächeln. »Ja«, sagte er und griff zu seinem Weinglas, das er mit der gleichen Begeisterung leerte wie Sokrates einst seinen Schierlingsbecher. Zu den Metaphern des Dichters, die Mario weiterhin las und auswendig lernte, gesellten sich jetzt ein paar Nahrungsmittel, die der sinnenfrohe Poet ebenfalls in seinen Oden besungen hatte. Zwiebel, rundliche Rose von Wasser, Artischocke, gekleidet als Krieger und glänzend wie eine Granate, Meeraal, Aalgigant mit schneeigem Fleisch, Knoblauch, edles Elfenbein, Tomate, rote Innereien, frische Sonnen, Öl, Postament des Rebhuhns, Himmelsschlüssel der Mayonnaise, Kartoffel, Mehl der Nacht, Thunfisch, dunkle Kugeln des tiefen Ozeans, Trauer düsterer Pfeil, Kirsche, kleine Kelche von goldenem Bernstein, Apfel, voll und rein getönte Wangen, du der Morgenröte, Salz, Kristall des Meeres, Vergessen der Wellen und Orangen für die fröhliche Chirimoya, die als Nachtisch zusammen mit Lolita am Strand von den Minimas der Hit der Saison werden würde. Bald darauf kamen junge Arbeiter und stellten Holzmasten auf, die von den Häusern bis zur Straße gingen. Wenn man dem Genossen Rodriguez glauben durfte, würden die Fischer noch vor Ablauf von 3 Wochen Elektrizität in ihren Häusern haben. »Allende hält, was er verspricht«, sagte er und zwirbelte die Enden seines Schnurrbarts. Doch der Fortschritt im Dorf brachte auch seine ganz eigenen Probleme mit sich. Eines Tages, als Mario gerade einen chilenischen Salat zubereitete, wobei er das Messer wie ein Tänzer in einer Ode von Neruda auf eine Tomate niedertanzen ließ, »Welch ein Unglück, wir müssen sie töten, es senkt sich das Messer in ihr lebendiges Fruchtfleisch«, sah er, wie der Genosse Rodriguez seine Augen an den Hintern von Beatrice heftete, die eben an die Bar zurückging, nachdem sie ihm Wein gebracht hatte. Eine Minute später, als sie ihre Lippen zu einem Lächeln öffnete, da der Gast gerade diesen chilenischen Salat bestellte, sprang Mario mit gezücktem Messer über den Tresen, hob es mit beiden Händen hoch über den Kopf, wie er es in den japanischen Western gesehen hatte, stellte sich neben Rodriguez und ließ es so wuchtig senkrecht niedersausen, dass es 4 Zentimeter tief in die Tischplatte drang, in der es zitternd stecken blieb. Der an geometrische Präzision und geologische Messungen gewöhnte Genosse Rodriguez zweifelte keine Sekunde daran, dass der dichtende Küchenmeister diese Nummer als Parabel abgezogen hatte. Wenn dieses Messer so in das Fleisch eines Christenmenschen eindränge, überlegte er nachdenklich, würde seine Leber zu Gulasch. Feierlich verlangte er die Rechnung und versagte sich auf unbestimmte und unendliche Zeit, das Restaurant wieder zu betreten. Mario seinerseits, bestens unterrichtet im Zitatenschatz von Doña Rosa, die immer 2 Fliegen mit einer Klappe zu schlagen versuchte, bedeutete Beatrice, sich das furchtbare Messer gut anzusehen, das noch immer in dem edlen Rotbuchenholz vibrierte, obwohl der Vorfall schon 1 Minute zurücklag. »Kapiert«, sagte sie. Die Einkünfte aus den erweiterten Dienstleistungen erlaubten Doña Rosa ein paar Investitionen, die wie Köder dem Fang neuer Kunden dienten. Die erste war ein in unbequemen Monatsraten abzustotternder Fernsehapparat, der ein bisher ungenutztes Kundenpotenzial in die Bar lockte. Die Frauen der am Strand kampierenden Arbeiter, die ihre Männer nach dem üppigen und mit einem zu Kopf steigenden Rotwein aufgelockerten Frühstück zu einer schläfrigen Siesta in die Zelte entließen, um danach endlos Pfefferminz- und Zitronenwässerchen oder Boldo-Teechen schlürfend gierig die flimmernden Bilder der mexikanischen Serie Simplemente Maria zu verschlingen. Wenn dann nach jeder Folge im Kulturprogramm ein erleuchteter marxistischer Funktionär auf dem Bildschirm erschien und gegen den Kulturimperialismus und die reaktionären Inhalte wetterte, die unserem Volke durch die Serienmelodramen eingetrichtert würden, schalteten die Senioras den Fernseher ab und widmeten sich ihrem Strickzeug oder einer Partie Domino. Obwohl Mario überzeugt war, seine Schwiegermutter sei eine große Knauserin, man könnte meinen, sie hätten Piranhas in ihrer Brieftasche, Senora, hatte er nach einem Jahr Möhrenschaben, Zwiebeltränen vergießen und Makrelenhäuten doch genug Geld zusammengespart, um von der Verwirklichung eines alten Traums träumen zu können. Ein Flugticket zu kaufen und Neruda in Paris zu besuchen. Bei einem Besuch im Pfarrhaus trug der Telegraphist dem Priester, der das junge Paar getraut hatte, seine Wünsche vor. Nach einigem Stöbern zwischen den im Keller verstauten Requisiten des letzten Kreuzwegs von San Antonio, der noch von Annibal Reina Senior in Szene gesetzt worden war, den man überall nur als Schmieren Reina gekannt und der just diesen Spitznamen seinem talentierten und sozialistischen Sohn vermacht hatte, fanden sie ein paar aus Gänse, Enten und Hühnerfedern und anderem Geschwinge zusammengeflochtene Flügel, die, von einem Bindfaden bewegt, engelsgleich hin und her flatterten. Mit der Geduld eines Kunstschmiedemeisters montierte der Priester dem Postbeamten ein Gestell auf den Rücken, setzte ihm seinen Mützenschirm aus grüner Plastik, die so ähnlich auch die Gangster in den Spielhöllen tragen, auf die Stirn und brachte ihm seine quer über den Bauch laufende goldene Uhrkette mit Brasso-Wachs auf Hochglanz. Gegen Mittag kam der Telegraphist vom Meer her auf das Restaurant zu und verursachte Maulsperren bei den Badegästen, die gerade den dicksten und ältesten Engel der gesamten Heiligengeschichte über den brennenden Sand gleiten sahen. Mario, Beatrice und Rosa, damit beschäftigt, ein Gericht zu ersinnen, mit dem man dem auftauchenden Problem der Lebensmittelverknappung ausweichen könnte, glaubten Opfer einer Wahnvorstellung zu sein. Als der Telegraphist dann aber schon von weitem rief, »Post von Pablo Neruda für Mario Jiménez« und in einer Hand ein Paket hochhielt, das zwar nicht so viele Marken wie ein chilenischer Pass, dafür aber mehr Schnüre als ein Pfingstbaum hatte und in der anderen Hand ein weißes Briefchen schwenkte, glitt der Briefträger über den Sand und riss Cosme Paket und Brief aus den Händen. Völlig außer sich legte er beides auf den Tisch der Strandbar und starrte es an, als handle es sich um zwei seltene Hieroglyphenrollen. Die aus ihrer vorübergehenden Starre wieder erwachte Witwe fuhr den Telegraphisten britisch unterkühlt an. »Guten Wind gehabt?« »Guten Wind, ja, aber viele Vögel in Gegenrichtung.« Mario hielt sich die Schläfen und blinzelte von einem Gegenstand zum anderen. »Was soll ich zuerst öffnen? Den Brief oder das Päckchen?« »Das Päckchen, mein Junge«, entschied Doña Rosa. »Der Brief enthält nur Worte.« »Nein, Senora, erst den Brief. Das Päckchen«, sagte die Witwe und machte Anstalten, es an sich zu nehmen. Der Telegraphist fächelte sich mit einem Flügel Kühlung zu und hob mahnend einen Finger vor die Nase der Witwe. »Seien Sie nicht so materialistisch, Schwiegermutter!« Die Frau stützte sich auf die Rückenlehne eines Stuhls. »Ach, Sie neunmal kluger! Lassen Sie mal hören. Was ist denn ein Materialist?« »Ein Materialist ist jemand, der, wenn er zwischen einer Rose und einem Hähnchen wählen soll, immer das Hähnchen wählt«, stotterte der Telegraphist. Mario stand auf, räusperte sich und sagte, »Meine Damen und Herren, ich werde zuerst den Brief öffnen.« Da er sich schon vorgenommen hatte, diesen Umschlag, der seinen mit der grünen Tinte des Dichters kräftig aufgemalten Namenszug trug, seine Trophäensammlung an der Schlafzimmerwand einzuverleiben, riss er ihn geduldig und behutsam wie eine Ameise auf. Mit zitternden Händen hielt er sich das Schreiben vor die Augen und buchstabierte es bedächtig, damit ihm auch nicht das kleinste Komma entginge. »Lieber Mario Jimenez mit den geflügelten Füßen.« Mit einer einzigen schnellen Bewegung riss ihm die Witwe das Papier aus den Händen und raste ohne Pause noch Betonung über die Worte. »Lieber Mario Jimenez mit den geflügelten Füßen, liebe Beatriz González Jimenez, Funke und Feuersbrunst von Isla Negra, hochgeachtete Senora Witwe Rosa González, lieber zukünftiger Stammhalter Pablo Neftali Jimenez González, Delfin von Isla Negra, meisterlicher Schwimmer im warmen Fruchtwasser deiner Mutter und, wenn du ins Licht der Sonne trittst, König der Felsen und der Papierdrachen und Meister im Möwenjagen, ihr herzlich geliebten vier alle zusammen. Ich habe nicht früher geschrieben, wie ich es eigentlich versprochen hatte, weil ich euch etwas mehr als nur ein Ansichtskärtchen mit den Tänzerinnen von Degas schicken wollte. Ich weiß, dass dies der erste Brief ist, Mario, den du in deinem Leben erhältst, und deshalb sollte er wenigstens in einem Umschlag stecken, denn nur eine Karte hätte nicht gezählt. Ich muss lachen bei der Vorstellung, dass du dir diesen Brief selbst zustellen musst. Erzähl mir bald, was in Isla Negra alles passiert und was du jetzt machst, da meine ganze Post nach Paris geht. Hoffentlich hat man dich wegen Abwesenheit des Dichters nicht aus dem Postdienst entlassen. Oder hat Präsident Allende dir vielleicht schon ein Ministerium angeboten? Botschafter in Frankreich zu sein, ist ganz neu für mich und bereitet mir einiges Unbehagen. Aber es ist auch eine große Herausforderung. Wir haben in Chile eine bewunderte und viel diskutierte Revolution auf unsere Art gemacht. Der Name Chile hat einen außergewöhnlichen Klang bekommen und ist in aller Munde. »Das Hm ist von mir«, sagte die Witwe aufblickend und vertiefte sich dann erneut in den Brief. »Mathilde und ich haben ein Schlafzimmer so groß, dass ein Reiter mit seinem Pferd darin Platz hätte. Aber ich fühle mich so weit entfernt von den blau geflügelten Tagen meines Hauses in Isla Negra. Es umarmt und vermisst euch euer Nachbar und Ehestifter Pablo Neruda.«